eine Zeit, zu der Musik aus Deutschland weltweit einen guten bis sehr guten Ruf hatte, zumindest unter Kennern. Das war die Zeit des Krautrocks. Wann aber diese Zeit genau begann und wann sie exakt endete, das ist gar nicht so einfach zu bestimmen. Und auch die Frage, wer dazugehörte und wer nicht, kann Experten durchaus auch mal in Diskussionen verwickeln. Trotzdem versucht der Musikjournalist Henning Dedekind Antworten zu geben auf diese und andere Fragen in seinem Buch Krautrock, Underground, LSD und kosmische Kuriere. Unser Rezensent Uwe Wohlmacher ist dazu jetzt zu mir ins Studio gekommen. Herr Wohlmacher, fangen wir doch mal ganz harmlos, aber vielleicht nicht ganz einfach mit dem Wort Krautrock an. Ist eigentlich klar, wer das wann erfunden hat? Nein, nicht wirklich. Es gibt verschiedene Versionen. Die naheliegende ist die, die Engländer bezeichneten die Deutschen ja während der Kriegszeit schon immer als Krauts. Und als diese Musik dann plötzlich nach England kam, der New Musical Express hatte schon Ende der 60er Jahre viel darüber berichtet, dann hatte man naheliegenderweise diesen Begriff eigentlich erschaffen, Crowd Rock. Es gibt zwar einen Titel von Amondyl, eine der ganz großen, wichtigen Bands dieser Phase, die hatten einen Titel 1969 erschien, der Mamadyl and her Sauerkraut Band Start-up, aber ich denke mal, da liefen eben diese Entwicklungen parallel. Reden wir doch mal, ich habe gesagt, die Frage ist so leicht auch nicht zu beantworten, aber grenzen Sie es doch mal ein. Wann war eigentlich die Zeit des Krautrocks? Und für die, die das gar nicht kennen, Amondyl haben Sie jetzt genannt, aber darüber hinaus, was sind so typische Bands und Interpreten? Also ich denke, die Zeit begann schon Ende der 60er Jahre, als so die halluzinativen Drogen auf den Markt kamen. Als Veränderung kam die Studentenrevolte, als man überhaupt allgemein auf der Suche war, begann diese Phase, wie gesagt, Ende der 60er Jahre, 68, 69 erschienen ja schon die ersten Platten von Amondyl auch. Und das mit dem Ende ist schwieriger. Also ich denke mal so 77, 78 endete das dann, als Punk und New Wave dann eine neue deutsche Welle kam. Typische Bands, die dazu gehörten oder die man dazu zählt, waren Amondyl ganz sicher eine der wichtigen Bands dieser Phase. Kraftwerk, Can, Tangerine Dream. Das Interessante ist ja auch, dass sie musikalisch nicht einheitlich waren, sondern dass sie im Grunde ja stilistisch sehr unterschiedlich waren. Also insofern war das eher eine örtliche Bezeichnung als eine musikalische, diese Krautrock. Das heißt, Krautrock ist auch Musik, die eigentlich überhaupt kein Rock ist. Nein. Weil Kraftwerk oder Tangerine Dream, da würde ich nie an Rock denken. Ja, oder Guru Guru, die ja eher dann sich von dem Jazz beeinflussen ließen, Agitation Free, Embryo, Novalis, die mit deutschem altem Liedgut arbeiteten. Also insofern sieht man schon, dass da keine einheitliche musikalische Richtung dahinter steht. Das macht natürlich für einen Autor eines solchen Buches, ist auch gar nicht einfach, das irgendwie zu gliedern. Wie geht denn Dedekind vor? Wie beschreibt er diese Epoche in seinem Buch? Also er geht wissenschaftlich vor. Er beginnt schon direkt nach Kriegsende. Er beschreibt auch so die Wirtschaftswunderzeit, Schlagermuff, als dann so die ersten Veränderungen kamen. Der Rock'n'Roll nach Deutschland kam Mitte der 50er Jahre, als Veränderungen einfach anstanden und die jungen Leute einfach den Schlager nicht mehr hören wollten. Als dann der Beat kam, natürlich begannen Musiker das einfach nachzuahmen, die Rattleslords, Rivets, und das waren reine Kopisten. Und so Mitte der 60er Jahre, als wie gesagt viele Veränderungen dann anstanden, dann wollte man was ganz Eigenes machen. Dann kam auch so die politische Bewegung Amigo Ho, man wollte sich auch von den angloamerikanischen Vorbildern abgrenzen, auch politisch, und hat einfach angefangen, und viele Dilettanten waren dazwischen, wie bei Amondyl. Also musikalisch war das nun wirklich auch sehr krautig, in dem Sinne sehr durcheinander. Und dann hat man einfach weiterentwickelt, einfach getan. Dann kamen die technischen Entwicklungen, Sie haben das schon genannt, die Berliner Schule mit Klaus Schulze, Tangerine Dream, Agitation Free, viele andere Bands wie Kraftwerk, auch in einer ganz anderen Szene, die sich von Stockhausen beeinflussen ließen, begannen dann mit technischen Instrumentarium zu arbeiten. Es ist bis auf wenige Ausnahmen ja doch schon so gewesen in dieser Zeit, dass, ich habe es erwähnt, im Ausland das als ganz besondere Musik empfunden wurde. Kraftwerk sind bis heute Helden für viele Menschen. Ja. Natürlich kennt man die auch in Deutschland. Sind vielleicht auch nicht das typischste Beispiel, aber bei vielen anderen Bands ist es so, dass die auch damals ja in Deutschland nicht so arg erfolgreich waren. War das diese Prophet im eigenen Landgeschichte auch? Ganz genau. Im Ausland war das was völlig Neues, weil die kannten diese experimentellen Phasen gar nicht. Insofern fanden die das aufregend, aber musikalisch aufregend war es insofern dann auch wieder nicht. Und im eigenen Land wollte man eigentlich so die großen Vorbilder hören. Das Interesse begann dann schon in den frühen 70er Jahren. Die Plattenfirmen erkannten auch, dass da vielleicht was machbar ist. Einzelne Bands verkauften auch gut. Kraftwerk, die dann internationaler plötzlich auch begannen, Erfolg zu haben. Tangerine Dream, das hat schon verkauft. Darauf wurde auch gesetzt. Und das hat man auch im eigenen Lande gehört. Aber im Endeffekt war das große Interesse dann schon so 75, 76 wieder dahin. Und man hat sich wieder den großen Vorbildern dann angenähert, auch im eigenen Land. Gruppen wie Eloy, Jane, Wallenstein, die wollten dann schon wieder mit Kirchenorgeln dieses schwere Instrumentarium Emerson, Lake and Palmer nachahmen. Und damit begann dann auch der Abstieg im Endeffekt. Und das Interesse erlahmte dann. Und im Ausland hatte man schon das Gefühl, dass man von Can und Kraftwerk, Tangerine Dream, Film viel lernen konnte. Bis heute finden ja Musiker, auch aktuelle Musiker wie Franz Ferdinand zum Beispiel, dass das große Vorbilder waren oder Einflussgeber. Aber im eigenen Land hat das dann keine Rolle mehr gespielt. Kraftwerk hat wirklich die Stadt Düsseldorf weltweit berühmt gemacht. Nochmal zum Buch. Dedekind selber, der Autor, Musikjournalist, ist, glaube ich, Jahrgang 68. Das heißt, der hat natürlich einen ganz, ganz wesentlichen Teil dieser ganzen Bewegung nicht bewusst mitmachen können. War kleines Kind oder noch gar nicht auf der Welt. Wie hat er recherchiert? Wen lässt er zu Wort kommen in diesem Buch? Also er hat eigentlich eher einen kleinen Kreis. Er hat sich nicht dazu hinreißen lassen, hunderte von Musikern zu interviewen, sondern hat einzelne aus verschiedenen Ecken herausgesucht. Zum Beispiel Lothar Stahl von Checkpoint Charlie, eine Band, die sehr politisch gearbeitet hat. Oder Frank Bornemann von Eloy. Das war so die Fraktion, die so Genesis und Emerson, Lake und Palmer nachgeahmt hat. Oder Helmut Hattler, Bassist von Kran, die ja eher so diesem Jazzrock verbunden waren. Also hat einzelne wichtige Leute herausgegriffen und hat mit denen sehr lange Gespräche geführt. Zum Beispiel auch mit Irmin Schmidt von Ken oder mit Ottmar Schneckeneder, dem Mitbegründer von Schneeball Records, denn auch geschäftlich wollte man was anders machen, wollte eigene Vertriebe aufbauen, Alternative. Er geht sehr wissenschaftlich vor, aber das dann irgendwie nicht intellektuell, so dass das eigentlich nur Wissenschaftler oder Intellektuelle lesen sollten oder könnten, sondern sehr populärwissenschaftlich. Er macht das sehr, sehr clever und hat eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit abgeliefert, die man sehr gut lesen kann, die sehr interessant ist. Also insofern hat er eine tolle Arbeit gemacht. Dankeschön. Uwe Wohlmacher war das über Krautrock, Underground, LSD und kosmische Kuriere. Das Buch von Henning Dedekind ist im Hannibal Verlag erschienen, brandneu jetzt gerade erst zu haben. Es kostet 24,90 €. Und wie immer finden Sie Informationen dazu auch im Internet unter www.deradio.de.